Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott segne dieses Wort. Gottes Garantie. In diesen Bibelversen hier aus dem Epheserbrief im Neuen Testament lernen wir mehr über Gottes Garantie. Und Gottes Garantie hier ist eben die, dass wir unsere Erlösung und unsere ewige Verbindung mit Jesus Christus nicht verlieren können. Ja, ich wiederhole nochmal, dieser Vers hier ist wichtig, sehr, sehr wichtig für uns, wir, die Jesus Christus folgen, denn wir haben eben hier Gottes Garantie, dass wir unsere Erlösung nicht verlieren können. Und wenn irgendjemand oder irgendwo jemand sagt, wer auch immer das nun sein mag, dass wir unsere Erlösung verlieren können, dann ist das falsch. Wenn die Bibel sagt uns, dass das so nicht ist. Ja? Also sehr, sehr wichtig. Und es geht eben darum zu verstehen, dass wir eben die in Christus die Wahrheit hören, ja, dass Gott uns nicht nur rettet, sondern auch schon gerettet hat, die gute Botschaft. Ja, also alles das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, er ist für ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben am Kreuz und wieder auferstanden, und somit ist das bestätigt worden, dass er eben Gott im Fleische ist. Ja, also nehmt euch das zu Herzen. Und wichtig ist es hier, dass eben der Heilige Geist eben in dem Moment, wo wir als reue Sünder zu Jesus Christus kommen, das heißt, dass wir uns abwenden von der Sünde und bereuen, ja, sehr, sehr wichtig, und an Jesus Christus glauben, zu verstehen, wer Jesus Christus ist, als Menschensohn, als Gott im Fleische und warum er gekommen ist, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. In dem Moment kommt der Heilige Geist in unser Herzen, und manchmal wissen wir nicht genau, wann das war oder wie das ist, ja. Der Heilige Geist lässt sich nicht festlegen, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Geht dazu nochmal in den Johannesbrief rein, im dritten Kapitel. Lest mal da, geht mal selber rein, sucht das mal, wo Jesus mit Nikodemus spricht, dem Pharisäer, ja. Und da lernen wir mehr, wie der Heilige Geist auch wirkt. Ja, es gibt keine Methode, es gibt kein Ritual, es gibt keine Menge oder Sachen, gute Dinge, gute Taten, die wir vollbringen können, um den Heiligen Geist zu empfangen. Ja, sehr, sehr wichtig. Also geht mal rein, das ist im Johannesevangelium, das ist im dritten Kapitel, und ich gebe euch nochmal den Vers hier. Das ist in Johannes 3, Johannes, drittes Kapitel, Vers 7 und 8, da steht das, ja, wie der Heilige Geist funktioniert. Und wenn ihr mehr über den Heiligen Geist auch lernen wollt, geht gleich weiter im Johannesevangelium, in Kapitel 14, 15 und 16. Da beschreibt uns Jesus Christus alles genau, was denn nun es mit sich auf sich hat, wenn es um den Heiligen Geist geht. Ja, also Johannes Evangelium, Kapitel 14, 15 und 16. Und ein Grund, warum das so ist, dass wir Jesus Christus folgen, dass wir unsere Erlösung nicht verlieren können, sondern dass wir ein für alle Mal besiegelt sind und verbunden sind mit Jesus Christus, ist, dass wir eins dann auch in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen, ja, und zweitens, dass wir eben nicht nur die Gewissheit haben, dass wir bis in alle Ewigkeit mit ihm verbunden sind, und dass wir dann eben die gute Nachricht anderen mitteilen können. Ja? Wenn wir nie Gewissheit hätten, dass wir als Jesus Christus nicht, ja, dass wir nicht auf Ewigkeit die Erlösung haben, in und durch Jesus Christus, wie können wir denn den anderen Menschen die gute Nachricht mitteilen? Ja, also so funktioniert das nicht. Ja? Gott hat das eben so bestimmt und bestellt, dass wir die gute Nachricht anderen Menschen mitteilen. Und das ist, wie gesagt, wieder im Matthäus-Evangelium, geht da nochmal rein. Das ist das letzte Kapitel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, ja, Vers 18 bis 20, ja, wo es heißt, Kapitel 18, Jesus spricht: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also alle Macht, alle Autorität in und durch Jesus Christus. Und er hilft uns dann durch den Heiligen Geist, die gute Nachricht anderen Menschen mitzuteilen, und uns dann ja auch in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und er hat immer einen ganz bestimmten Zeitplan und Zeitrahmen. Und das ist eben Gottes Garantie, dass wir für alle Ewigkeit erlöst sind in und durch Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir für dir dein Wort hier aus dem Epheserbrief, dass wir deine Garantie haben, dass wir bis in alle Ewigkeit erlöst sind, wir, die wir dir folgen, Jesus Christus folgen, als reuige Sünder. Ja, wir danken dir für dein Wort und das macht uns Mut und hilft uns in den ja, verschiedensten Lebenssituationen zu gedeihen und zu wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit dir und auch, ja, dass du uns hilfst, Schwierigkeiten zu überwinden, Sachen, Dinge, all dieses können wir in eigener Kraft nicht bewirken und wir können nichts tun. Und wir danken dir hier, dass du uns die Garantie gegeben hast, dass wir mit dir von jetzt fort bis in alle Ewigkeit mit dir verbunden sind. Und dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast als deine Garantie. Und dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen können. Tagtäglich in und durch dein Wort, die Bibel. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.